einer sagt es mit Musik. Ein kleines Gedicht ist oft der Weg zum großen Glück. Ein wenig Romantik macht das Leben wunderschön. Das kannst du auch verstehen. Oh, I love you, baby. Ich liebe dich. Du bist am Tage der Sonnenschein für mich. Du bist der Stern in der Nacht und lässt mir keine Ruhe. Denn I love you. Manchmal möchte ich was sagen, doch ich traue mich nicht recht. So geht's mir seit Tagen, du verstehst, was ich möcht. Du bist doch nicht schüchtern, nein, das darfst du nicht sein. Gesteh auch du mir ein. Oh, I love you, baby. Ich liebe dich. Am Tage der Sonnenschein für mich, du bist der Stern in der Nacht und lässt mir keine Ruhe, denn I love you. Ob Französisch, ob Englisch, das ist doch ganz egal. Die Sprache der Liebe ist international. Je t'aime, ti amo ist vielleicht nicht so bekannt. Drum klingt es so charmant. Oh, I love you, baby. Ich liebe dich. Du bist am Tage der Sonnenschein für mich. Du bist der Stern in der Nacht und lässt mir keine Ruhe. Denn I